seit vielen tausend Jahren. Seit vielen tausend Jahren. Seit vielen tausend Jahren lebe ich unter den Menschen. Meine Tarnung ist perfekt, von außen können sie nicht erkennen, welches Wesen sich verbirgt. Weil die Kreatur meine Handlung kontrolliert, wird Geschichte neu geschrieben auf verschiedene Art und Weise. Gefangen tief im Eis, doch ich konnte es durchdringen. Und langsam ist die Zeit für Veränderung bereit. Vielleicht seid ihr nicht so weit, doch der Apfel von dem Baum der Erkenntnis, er ist schon reif. Das ganze Blut färbt die Erde langsam rot. Ein dunkler Schatten schiebt sich über diesen Mond. Der Boden bebt, wenn Gerechtigkeit versiegt. Und die Engel fallen, wenn die Wahrheit unterliegt. Eine Spirale der Verzweiflung bahnt sich an. Der letzte große Krieg im gelobten Land. Der Lohn für diese Taten ist der Preis, den ihr da zahlt. Und keiner wird verschont, denn ihr hattet diese Wahl. Diese Strafe. Verbrennen diese Strafe.